Vor über 100 Jahren reiste ein Mann namens Seiler nach Südafrika, wo man Afrikaans spricht, was so ähnlich wie Niederländisch ist. Als er in Kapstadt von Bord seines Schiffes ging, erblickte er im Hafen ein wunderschönes Segelschiff. Es war der schönste Windjammer, den der Mann je gesehen hatte. Er ging näher an das Schiff heran und las den Namen. Seemermin. Was Seejungfrau heißt, das wusste der Mann aber nicht, weil er weder Niederländisch noch Afrikaans sprach. Er sah sich den schnittigen Rumpf näher an, bewunderte die flachen Aufbauten und bestaunte die hohen Masten, um die ganz oben einige Möwen kreisten. Er war sich sicher, dass es das schönste Segelschiff der Welt war. Also fragte er einen Matrosen, der gerade an Bord gehen wollte, welchem reichen Herrn dieses tolle Schiff gehöre. Der Matrose sah ihn kurz an, dann eilte er an ihm vorbei die Landungsbrücke herauf und rief nur, »Ich kann je nicht verstaan«, was ziemlich genau bedeutet, »Ich kann dich nicht verstehen«. Der Mann, der die Sprache aber nicht verstand, hörte nur so etwas wie »Kann nicht verstaan«, und so hielt er dieses Wort für den Namen des Schiffseigners. »Ach«, dachte der Mann, »dieser Herr kann nicht verstaan hat wirklich das schönste Schiff der Welt. Wäre ich froh, wenn mir ein so schönes Schiff gehören würde. Ich würde die Segel hissen lassen und um die ganze Welt segeln. Ich würde fremde Länder besuchen und an einsamen Inseln ankern. Ich würde endlich reich sein.« Der Gedanke erfreute ihn, und er machte sich pfeifend auf in sein Hotel. Auf dem Weg dorthin kam er an einer wunderschönen Villa vorbei, die hinter einem hohen Zaun in einem Park lag. Der Mann schaute durch den Zaun und staunte. Zwischen Palmen und Rosen eingebettet lag die Villa wie ein Märchenschloss. Als er eine Magd durch das Tor kommen sah, fragte er sie, wie der Inhaber dieses traumhaften Besitzes hieße. Die Magd hatte es eilig, sah ihn nur kurz an und zischte, »Ich kann nicht verstehen.« »So was«, dachte der Mann, »schon wieder dieser Herr Fastan, der muss ja wirklich ein sehr reicher und glücklicher Mann sein. Ich wäre sicher ein glücklicher Mann, wenn mir ein so schönes Haus gehören würde. Ich würde Feste feiern und alle meine Freunde einladen. Ich würde sicherlich eine Familie gründen und Kinder haben. Ich würde endlich reich sein.« Er ging weiter, aber nicht mehr ganz so fröhlich, denn er war ein wenig neidisch auf diesen reichen Kerl mit dem komischen Namen. Schließlich kam er in seinem Hotel an, aß nur schnell eine Kleinigkeit, und weil er so müde von der Reise war, ging er bald schlafen. Er träumte von schlanken Schiffen und von wunderschönen Häusern in grünen Parks. Als er wach wurde, konnte er sich nicht mehr an den Namen des reichen Mannes mit dem Schiff und der Villa erinnern. Er dachte nicht weiter darüber nach, denn er war gekommen, um Handel zu treiben. Seiler war sein Name und Seile sein Geschäft. Er ging zum besten Handelskontor der Stadt. Es war sehr groß, wunderschön verziert und stand den großen Handelshäusern in Amsterdam, Brügge oder Hamburg in nichts nach. Herr Seiler sah sich einen Moment in dem Kontor um und entdeckte sofort einen großen Posten bester Seile. Sie waren handwerklich perfekt wie seine eigenen, und wie seine kamen auch diese in den gleichen Tau-, Seil- und Schnurgrößen. Der Mann war schwer enttäuscht. Sollte er den ganzen Weg bis nach Südafrika umsonst gemacht haben? Gab es hier etwa schon einen guten Seilmacher? Er musste herausfinden, wo diese hervorragenden Seile herkamen, und so zeigte er auf die Seile und fragte den Händler, wer ihn beliefere. Der Händler war gerade dabei, in einem großen Buch lange Reihen von Zahlen untereinander zu schreiben. Er blickte nur kurz über den Rand seiner Brille auf und sah den Mann an. Dann schüttelte er den Kopf und sagte kurz, »Kann nicht verstehen«, bevor er sich wieder den Zahlen in seinem Buch zuwandte. Herr Seiler rannte wütend aus dem Kontor. Jetzt wusste er den Namen wieder. Kanit Fastan. So war dieser Kanit-Kerl also reich geworden. Seinetwegen hatte er die Reise ganz umsonst gemacht. Er setzte sich am Hafen auf eine Bank, sah hinaus aufs Wasser und dachte ärgerlich, muss dieser stinkreiche Schiffseigner und Villenbesitzer nun auch noch mein Handwerk ausüben? Hat er nicht schon das schönste Haus und das schickste Schiff? Muss er nun auch noch der beste Seilmacher sein? Womit habe ich das verdient? Während er dort saß und vor sich hinschimpfte, sah er eine wunderschöne Frau kommen. Sie hatte lange, blonde Haare, ein bildhübsches Gesicht, trug ein entzückendes Kleid und einen kleinen Sonnenschirm. Herr Seiler beobachtete sie, wie sie an der Kaimauer entlang schlenderte und sich an einen Turm stellte. Auf dem Dach des Turmes ganz oben zeigten 4 große Uhren die Uhrzeit in alle Richtungen an. Sie wartete eine halbe Stunde und sah dabei immer wieder auf die Uhr des Turms. Sie schien auf jemanden zu warten. Dieser jemand schien sich verspätet zu haben. Herr Seiler dachte plötzlich, dass die Reise vielleicht doch nicht umsonst gewesen war, und setzte sich auf eine Bank, die näher am Turm war, um die Frau besser sehen zu können. Als sie ihn bemerkte, lächelte sie ihn mit einem strahlend schönen Lächeln an. Dann sah sie verlegen auf ihren Rocksaum und noch einmal auf die Uhr. Herr Seiler vergaß mit einem Mal seinen ganzen Ärger und lächelte sie an, bis sie nur einen Augenblick später wieder zu ihm sah. Sie lächelten sich einfach nur an. Ihre Augen, dachte der Mann, sind die schönsten Augen, in die ich je geschaut habe. Ich gäbe mein Handwerk, und wenn ich sie besitzen würde, auch die Villa und das Schiff, wenn ich dafür jeden Tag in diese Augen schauen dürfte. Es gäbe keine schöneren Augen auf der Welt, dachte der Mann, und dass es sicher keinen Maler gelänge, diese Augen so zu malen, wie sie ihn gerade anstrahlten. Schließlich sah sie noch einmal auf die Uhr, dann schlenderte sie lächelnd zu ihm und setzte sich neben ihm auf die Bank. Sie lächelten sich weiter nur an und schauten sich in die Augen. Als Herr Seiler für einen Moment auf den Boden sah, weil neben ihnen ein bunter Vogel gelandet war, bemerkte er plötzlich einen sehr großen Diamantring an ihrem Finger. Südafrika war schon immer berühmt für seine Diamanten, aber dieser Ring war außerordentlich. Erschreckt dachte er, dass eine so wunderbare Frau natürlich bereits einen Verlobten hat, und so war das Erste, was er zu ihr sagte, die zögerliche Frage nach dem Namen ihres Liebsten, der ihr einen so schönen Ring geschenkt hatte. Sie stutzte kurz, aber hörte nicht auf zu lächeln, als sie sagte, »Ich kann hier nicht verstehen.« Herr Seiler rief laut, »Kanit Fastan?« Dann sprang er auf und rief noch einmal lauter, »Kanit Fastan?« Er drehte sich einfach um und rannte wütend in sein Hotel. Auf dem Weg dachte er, dass dieser Mistkerl hoffentlich wusste, wie glücklich er sich schätzen konnte, zu all dem Reichtum auch noch eine so wunderschöne Verlobte zu haben. Schimpfend packte er seine Sachen und ging zurück in den Hafen. Er wollte nur weg aus dieser Stadt, in der sich dieser Kanit Fastan scheinbar alles Gute und Schöne schon unter den Nagel gerissen hatte. Als er schon beinahe am Hafen war, musste er an einer Kreuzung warten, weil ein Trauerzug dort seinen Weg kreuzte. Eine schwarze Kutsche mit 6 schwarzen Pferden davor und dahinter hunderte schwarz gekleideter Trauernder, die dem Verstorbenen das Geleit zu seiner letzten Ruhestätte gaben. Er wollte wissen, wer so pompös zu Grabe getragen wurde, und fragte einen der Menschen, die ebenfalls mit ihm an der Kreuzung warteten und dabei ihre Blicke senkten. Der Mann, den er gefragt hatte, flüsterte, »Kanit Fastan.« Herr Seiler stand immer noch an der Kreuzung, als der Trauerzug längst weitergezogen die Wartenden ihrer Wege gegangen waren. Wie kindisch war er gewesen und wie sehr hatte er sich von all dem Reichtum blenden lassen. Was nützten dem armen Mann Kanit Fastan sein schönes Schiff, sein tolles Haus, seine Seile und die hübsche Verlobte, wenn er doch nun tot war und nichts davon hatte mitnehmen können? Herr Seiler trauerte einen Moment um den reichen Mann, und dieser tat ihm wirklich und ehrlich leid. »Wie glücklich ich doch bin«, dachte der Mann, »dass ich zwar weder Schiff noch Haus hab, keinen Vertrag mit dem Handelskontor und keine Verlobung mit einer wundervollen Frau eingegangen bin, mich aber dafür bester Gesundheit erfreue.« Dann dachte er plötzlich an die Frau, und sie tat ihm noch mehr leid, als ihm Herr Kandid Fastan leid getan hatte. Die Ärmste blieb mit dem Verlust zurück und musste doch sicher furchtbar betrübt sein. Er fasste einen Entschluss, drehte sich um und ging zurück in das Hotel. Herr Seiler lief 3 Tage durch Kapstadt und suchte im Handelskontor, an dem Uhrturm im Hafen, in Parks und auf Plätzen nach der trauernden Frau. Er wollte nicht aufgeben, und am 3. Tag fand er sich schließlich mit einer anderen Frau auf dem Markt. Als er näher kam und sie ihn ansah, lächelte sie wieder, aber dann schaute sie plötzlich traurig auf ihre Schuhe. Herr Seiler war wütend auf sich selbst, dass er sie so taktlos am Hafen hatte stehen lassen, noch dazu in ihrer Situation. Er verbeugte sich tief und sagte zu ihr: »Es tut mir leid, mein herzlichstes Beileid zu Ihrem Verlust.« Sie sah nicht auf und sagte nur: »Ich kann je nicht verstehen.« Herr Seiler lächelte verlegen und sagte: »Ja, genau, Herr kann nicht verstehen, ich habe von Ihrem tragischen Verlust gehört.« Sie lächelte wieder ein wenig und sagte leise: »Ich kann es nicht begreifen«, was sich für Herrn Seiler ganz anders anhörte, und es bedeutete: »Ich kann es nicht begreifen.« Nun fiel ihm erst auf, dass sie gar nicht schwarz gekleidet war. Als sie ihn anlächelte, sagte er: »Ich möchte mich entschuldigen, ich habe mich fürchterlich benommen.« Sie lächelte noch ein bisschen strahlender und sagte: »Ich kann nicht folgen«, was natürlich bedeutete: »Ich kann nicht folgen.« Also zog sie ihn mit sich, und er folgte ihr und der anderen Frau zu einer Buchhandlung. Dort kaufte sie ein Wörterbuch, Niederlands, Deutsch. Mit Hilfe des Wörterbuchs konnte er sich entschuldigen. Während der folgenden Stunden erfuhr er auch, dass sie Antje und die andere Frau ihre Schwester Mareike war und diese Schwester sich am Uhrturm verspätet hatte. Sie hatten sich dort treffen wollen, um den Diamantring zu übergeben, den sie beide von ihrer Mutter geerbt hatten und seitdem immer abwechselnd für jeweils 1 Jahr trugen. Mit Hilfe des Wörterbuches bekam er in den nächsten Tagen auch heraus, dass die beiden die Töchter vom Besitzer des Handelskontors waren, und dort erfuhr er dann auch, dass die guten Seile, die er gesehen hatte, seine eigenen waren. Er hatte sie vor über 1 Jahr gegen Ende seiner Gesellenzeit beim Seilermeister Reper in Hamburg gedreht, und dieser hatte sie von dort nach Kapstadt verkauft. Weil Kapstadt direkt am zweitwildesten Stück Meer der Welt liegt und die Segelschiffe, die hier ankerten, immer neue Seile brauchten, wurde Herr Seiler doch noch selbst ein ziemlich reicher Seilermeister. Ein ganzes Leben später, nachdem seine liebe Frau Antje gestorben war, seine Kinder nach Amerika ausgewandert waren und immer mehr Dampfschiffe im Hafen auftauchten, verkaufte Herr Seiler seine Villa in Kapstadt, das Kontor und die Seilmanufaktur. Er konnte zwar mittlerweile fließend Afrikaans und hatte längst herausgefunden, dass es nie einen Herrn Kandid Fastan gegeben hatte, aber die Lektion seiner ersten beiden Tage in Kapstadt hatte er nie vergessen. Er wusste, dass er den ganzen Reichtum nicht mehr brauchte. Er schenkte alles seinen Kindern und kaufte sich ein kleines Boot, mit dem er vom zweitwildesten Stück Meer, dem Kap der Guten Hoffnung bei Kapstadt, nach Westen segelte, immer der untergehenden Sonne nach. Er segelte durch das wildeste Stück Ozean am Kap Horn und immer weiter nach Westen. Er war ein alter Mann und er fühlte, er würde nicht mehr um die ganze Welt segeln und wieder nach Kapstadt kommen können. Nachdem er den Pazifik durchquert hatte, legte er an einem wunderschönen Strand an und fragte einen Jungen, wo er gelandet sei. Der Junge rief: »Gar nicht verstanden!« Der alte Seiler lachte, als er das hörte, und fragte den Jungen auf Niederländisch, wo er sich befinde, und der Junge rief: »Batavia, Java!« Der Seiler blieb für den Rest seines Lebens dort, verkaufte sein Boot und genoss seinen Lebensabend. Die Menschen dort kannten ihn unter dem Namen Herr Fastan, sagten, Er sei ein sehr zufriedener alter Mann gewesen.